Kundgabe 3335. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.11.1944. Sündenschuld. Vergebung. Erlösung. Kreuz Christi. Die Gnaden des Erlösungswerkes erstrecken sich auf alle Menschen, denen der Glaube an Jesus Christus innewohnt. Diesen also ist auch die Vergebung ihrer Sünden sicher, so wie sie diese erkennen, bereuen und um Vergebung bitten. Denn wer an Jesus Christus glaubt, der weiß auch, dass er sündig ist, ansonsten er sein Erlösungswerk nicht anerkennen würde. Folglich stehen sie unter dem Kreuz Christi. Sie fühlen sich mitschuldig an dem Leiden und Sterben, das Jesus auf sich nahm. Und sie beugen sich demütig vor ihm, die Vergebung ihrer Schuld zu erbitten. Es sind aber diese Menschen in immerwährendem Streben nach ihrer Seelenreife. Und also werden sie auch immer wieder unter das Kreuz Christi flüchten, so sie im Lebenskampf den Versuchungen ausgesetzt sind oder ihnen auch zuweilen erliegen. Denn sie wissen, dass sie schwach sind und dass deshalb die Gefahr zu sündigen übergroß ist, so sie nicht ständig um Kraft bitten und Jesus Christus anrufen, dass er ihren Willen stärken möge. Sie wissen, dass sie zu ihm kommen können jederzeit. Sie wissen auch, dass Gott langmütig und barmherzig ist, dass er um die Schwächen seiner Kinder weiß und dass er immer wieder bereit ist, ihnen zu vergeben, so sie gesündigt haben und sich reuevoll dem Kreuz Christi nahen. Denn das Erlösungswerk ward vollbracht für alle Menschen und für alle Zeiten. Immer werden seine Gnaden wirksam sein an den Menschen, die an Jesus Christus glauben, und alle Schuld wird zu jener geworfen sein, die er auf sich nahm und durch den Kreuzestod gesühnt hat. Das Werk der Erbarmung ist so groß, dass es die Menschen nicht zu fassen vermögen. Doch immer können nur die teilhaben daran, die sich mit ihm verbinden durch den Glauben. Und darum ist die Not auf Erden übergroß, ja oft unerträglich, weil die Menschheit diesen Glauben verloren hat, weil sie mit ihrer Sündenschuld nicht zu ihm flüchtet, sondern selbst belastet ist und die Last nun auch tragen muss. Ihre Schuld kann nicht abgegolten werden, sie wächst ständig an, und desto lastender liegt sie auf den Menschen, denen jeglicher Glaube an Jesus Christus mangelt. Und sie wird so groß werden, dass die Schuld die Menschen erdrücken wird, dass sie unter ihr zusammenbrechen und sich nicht mehr erheben können. Denn eine Vergebung der Schuld suchen sie nicht, und Gottes Gerechtigkeit kann sie nicht tilgen. Wenn sie seine Gnade nicht begehren und annehmen, erlöst zu werden von ihrer Schuld. Ein Mensch hat sich in übergroßer Liebe geopfert und durch seinen Tod eine Sühne Gott dargebracht, die ausreichend ist für Ewigkeiten. Dass die Sünder Vergebung finden vor Gott um dieses Opfers willen. Denn er war das reinste Wesen, er war ohne jegliche Schuld. Und darum wog sein Opfer die Sünden der ganzen Menschheit auf. Doch sein Sühneopfer muss von den Menschen anerkannt werden. Sie müssen bereit sein, die dadurch erworbenen Gnaden anzunehmen, ansonsten sie ewig nicht von ihrer Schuld befreit werden können. Die Sünde zieht die Menschen herab. Der Tod Christi erhebt sie wieder. Die Sünde ist der Seele tot. Unter dem Kreuz Christi aber wird sie wieder lebendig. Sündig ist ein jeder Mensch, solange er noch auf Erden wandelt. Im Glauben an Jesus Christus und sein Erlösungswerk aber findet er Vergebung. Er findet das ewige Leben, das ihm durch die Sünde verloren wäre. Die Vergebung der Sündenschuld ist daher von größter Wichtigkeit. Sie kann nur durch Jesus Christus erfolgen. Sie kann durch nichts anderes ersetzt werden, und darum wird in den Sünden schmachten müssen jeder Mensch, dem der Glaube an Jesus Christus und sein Erlösungswerk mangelt. Denn ob er gleich auf Erden ein Leben führt in strenger Selbstzucht und Reinheit, so bleibt ihm doch die Sünde der einstigen Auflehnung gegen Gott, die Anlass seines Erdenwandels überhaupt ist. Denn diese Sünde trug ihm den geschwächten Willen ein, der nicht Widerstand zu bieten vermag gegen die irdischen Anfechtungen und Versuchungen, die ihn sündig werden lassen. Denn Jesus Christus brachte sein Opfer dar in der Erkenntnis der tiefen Not, in der Erkenntnis der Willensschwäche, in der sich die Menschheit befindet durch ihre einstige Sünde. Und um sie davon zu erlösen, gab er sein Leben hin am Kreuze. Denn er war voller Liebe, und die Liebe sucht Hilfe zu bringen. Die Liebe wird immer erlösend tätig sein. Amen.